Lektion 5 Übung K Beispiel Achtung, hier fällt man leicht runter. Hier bin ich schon mal runtergefallen. Hier bin ich schon mal runtergefallen. Hier bin ich schon mal runtergefallen. Bitte beginnen Sie. Achtung, hier fällt man leicht runter. Hier bin ich schon mal runtergefallen. Achtung, hier stolpert man leicht. Hier bin ich schon mal gestolpert. Achtung, hier stürzt man leicht. Hier bin ich schon mal gestürzt. Achtung, hier rutscht man leicht aus. Hier bin ich schon mal ausgerutscht. Achtung, hier geht man leicht in die falsche Richtung. Hier bin ich schon mal in die falsche Richtung gegangen. Achtung, hier fährt man leicht zu schnell. Hier bin ich schon mal zu schnell gefahren. Danke.